Volksabstimmungen und die Grenzen des Souveräns. Ich habe bereits das Thema der Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild thematisiert. Diese sind durch das Grundgesetz übrigens in Artikel 20 auch heute schon verbrieft. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Sie werden aber dem deutschen Volk von den Funktionären der Parteien grundgesetzwidrig seit 70 Jahren vorenthalten. Das Wahlvolk als Vertreter des Souveräns ist jedoch nicht Herr ultimativer Gewalt über den Bürger. Diese Gewalt kommt niemandem zu, auch keiner Mehrheit. Der Gesellschaftsvertrag, den das Individuum mit den anderen Bürgern schließt, indem sie sich gemeinsam eine verfassungsmäßige Ordnung geben und nach ihr leben, entrechtet den Bürger nicht und stellt seine fundamentalen Rechte als Individuum nicht in das Ermessen einer Mehrheit, egal wie groß sie auch sein mag. Überschreitet die Mehrheit ihre aus dem Vertrag, also der Verfassung zugebilligten Kompetenzen, so macht sie den Gesellschaftsvertrag zunichte und entbindet das Individuum von seinen Treuepflichten gegenüber dem Vertragswerk. Es darf sich also wehren. Deshalb ist es notwendig, dass auch die Ergebnisse von Volksabstimmungen nur dann Gesetzeskraft erlangen können, wenn sie mit der Verfassung im Einklang stehen. Sie müssen daher durch den Wahlmonarchen geprüft und ausgefertigt werden, um Rechtskraft zu erlangen. Stehen sie dazu im Widerspruch, so hat er die Pflicht zum Veto, wie es der bereits vorgetragene Artikel 79 vorsieht. Die Brechung der Korruption durch Amtszeitenbegrenzung und Haftungsregeln. Korruption ist in der Regel eine Abmachung, die zwei Parteien treffen, deren Zeche ein Dritter bezahlen soll. In der Rechtswissenschaft nennt man das einen Vertrag zulasten Dritter. Nicht umsonst ist das verboten, denn es ist eine Form der Beraubung. Die häufigste Form der Korruption in Politik und Verwaltung ist die den Wettbewerb umgehende Erteilung von überteuerten Aufträgen an Spezies und Freunde des korrupten Politikers oder Amtsträgers. Den überhöhten Preis zahlt dann der Steuerzahler. Auch Wahlversprechen zugunsten der eigenen Klientel mit dem Geld anderer Leute erfüllen genau diese Definition der Korruption. Die noch legale Korruption des Stimmenkaufs mit anderer Leute Geld wird mit dem oben dargelegten Vorschlägen für eine Wahlrechtsreform abgestellt. Die Korruption der Verwaltung kann am besten bekämpft werden durch 4 Maßnahmenbündel. Erstens, Transparenz der öffentlichen Ausgaben und Ausschreibungen und damit Nachvollziehbarkeit der Wettbewerbsfähigkeit des angenommenen Angebots. Zweitens, Verkleinerung des Staatsapparates. Je kleiner der Staat, desto weniger Raum ist verfügbar für Korruption und Lobbyarbeit. Drittens, Begrenzung der Amtszeiten von Politikern, denn Korruption ist ein Sumpf, bei dem sich die Komplizen vertrauen müssen. Je länger diese Zeit haben, sich gegenseitig abzutasten, kennenzulernen und korrupte Pläne zu schmieden, desto mehr Gelegenheiten für korrupte Schemata tun sich auf. Begrenzt man die Amtszeiten, trocknet man den kriminellen Sumpf zumindest teilweise aus. Viertens, als viertes und letztes benötigen wir Haftungsregeln für Politiker, analog den Untreue-Tatbeständen in der freien Wirtschaft. Wer das Geld des Bürgers veruntreut oder verschwendet, der soll auch dafür haften.